Warum nennt ihr das Credo apostolisches Glaubensbekenntnis? Das Credo heißt apostolisches Glaubensbekenntnis, weil es eine Zusammenfassung der von den Aposteln gelehrten Glaubenswahrheiten ist. Es ist immer schwierig, Dinge zu formalisieren, auf den Punkt zu bringen, wenn man sie hinüberbringen will. Die Apostel haben gelehrt, wussten, dass Christus sie gesandt hat, die ganze Welt zu belehren, und deswegen, gemäß der Tradition, haben sie eben die 12 Artikel des Glaubensbekenntnisses formuliert, wo dann jeder dasselbe gelehrt hat. Im selben Sinne, wie es dann immer wieder heißt, in der Kirche, in verschiedenen Dokumenten, es kommt vom heiligen Paulus von einer Stelle, iodem sensu, iadem qui sententia. In demselben Sinn und im selben Wortlaut. Ja, das ist ganz wichtig auch, dass man die Dinge immer im selben Sinn sagt, predigt, einhämmert, einbläut. Repetitio est mater studiorum, Wiederholung, ist die Mutter alles Studierens. Geht halt nicht anders bei unserer erbsündlichen Dummheit. Und dafür ist eben umso prägnanter, umso klarer, umso präziser die Formeln sind, umso eher hat man Möglichkeit und Chance, dass man sich's merkt. Das ist wie ich, wenn man alle Dogmen auflisten müsste, die Kirche je proklamiert hat, alle unfehlbaren Erklärungen und Glaubenssätze, dann hat man ein bisschen mehr zu tun. Ist im Kern alles hier inbegriffen im apostolischen Glaubensbekenntnis.